Nachrichten aus der sexuellen Kampfzone. Der französische Schriftsteller Michel Houellebecq. Ein Porträt von Daniel Dubbe. Nous marchons dans la ville. Nous croisons des regards. Et ceci définit notre présence humaine. Dans le calme absolu de la fin de semaine, nous marchons lentement aux abords de la gare. Nos vêtements trop larges abritent des chairs grises, à peu près immobiles dans la fin de journée. Michel Houellebecq, Schriftsteller, Poet und Sänger, war lange Zeit nichts als ein unbekannter Dichter. Oui, largement. Au moins 10 ans avant. Oui. Ja, sehr lange. Mindestens 10 Jahre. Ja. Die erste schmale Veröffentlichung Houellebecqs hieß Am Leben bleiben, Rester vivant, und erschien 1991. Jedes Leiden ist gut. Jedes Leiden ist nützlich. Jedes trägt seine Früchte. Jedes Leiden ist ein Universum. Das Leiden ist die notwendige Konsequenz des freien Spiels der Teile des Systems. Sie müssen das wissen und es auch sagen. Im Tumult des Lebens immer Verlierer sein. Frustrationen in großer Zahl ansammeln. Sie müssen lernen, mit allen ihren Poren Schmerz zu empfinden. Jedes Fragment des Universums soll für sie eine persönliche Verletzung sein. Entwickeln Sie ein tiefes Ressentiment dem Leben gegenüber. Dennoch müssen Sie am Leben bleiben. Für eine gewisse Zeit zumindest. Le poète est celui qui se recouvre d'huile avant d'avoir usé les masques de survie. Der Dichter ist nicht nur derjenige, der sich, wie in diesem Chanson, am Strand mit Öl einreibt, seine Überlebensmasken sind abgenutzt. Er ist auch derjenige, der bei allen Stimmungen, Empfindungen, Einsichten und Ansichten eine Form braucht, wenn er sich ausdrücken will. Auch dazu steht in Rester vivant schon alles Nötige. Wenn Sie es nicht schaffen, Ihr Leiden innerhalb einer wohldefinierten Struktur zum Ausdruck zu bringen, sind Sie erledigt. Das Leiden wird Sie mit Haut und Haar verschlingen, bevor Sie überhaupt Zeit gehabt haben, irgendetwas zu schreiben. Die Struktur ist das einzige Mittel, um dem Selbstmord zu entgehen. Und Selbstmord ist keine Lösung. Stellen Sie sich vor, Baudelaires Selbstmordversuch mit 24 Jahren wäre geglückt. Aber fühlen Sie sich nicht verpflichtet, neue Formen zu erfinden. Neue Formen sind selten. Eine pro Jahrhundert, das ist schon viel. Halten Sie sich an die überkommene Metrik. Das Verseschreiben ist ein machtvolles Werkzeug bei der Befreiung des Innenlebens. Die Sprache in Houellebecqs Gedichten ist rhythmisiert und endet im Reim. Sie ist schön, als sei sie von Baudelaire. Die Blumen des Bösen sind seit dem 19. Jahrhundert kräftig nachgewachsen. Selten, so könnte man sagen, hat jemand so tröstlich formvollendet über die Trostlosigkeit gedichtet wie Michel Houellebecq. Die Thematik ist zeitbezogen, die Schauplätze und die Accessoires modern. Vorortzüge, die Metro, der TGV, Supermärkte, Ferienclubs. Nutzt Houellebecq die Tugenden der alten Poesie, um die Leiden der modernen Seele zum Ausdruck zu bringen? Oui, on peut dire ça comme ça, oui. Oui. Ja, das kann man durchaus so sehen. Die alte Art zu dichten ermöglicht es zunächst schon einmal, überhaupt Gedichte zu schreiben. Das ist eine Art an den Vers gebundener Automatismus, der einen dazu bringt, Sachen zu schreiben, die man sonst nicht schreiben würde. Das ähnelt einer automatischen Schreibweise. Man lässt den Vers ganz allein seine Runden drehen. Ich bin der dunkle Stern, der Augenblick des Erwachens. Ich bin der gegenwärtige Moment. Ich bin der Wind aus Nord. Alles findet statt. Alles ist da. Und alles ist Erscheinung. Kein Ereignis wirkt begründet. Man müsste ein geklärtes Herz erlangen. Ein weißer Vorhang fällt. Die Bühne wird verhüllt. Tout a lieu. Tout est là. Tout est phénomène. Aucun événement ne semble justifié. Il faudrait parvenir à un cœur clarifié. rideau blanc retombe et recouvre la scène. Seit wir uns kennen, spüre ich, dass dich meine seltsame, zwanghafte, masochistische Verbundenheit mit der Lyrik, die ich in regelmäßigen Abständen zum Ausdruck bringe, verwirrt. Houellebecq in einem Brief an einen Schriftstellerkollegen. Das 20. Jahrhundert wird für die breite Öffentlichkeit ohne jeden Zweifel das Zeitalter bleiben, in dem die wissenschaftliche Erklärung der Welt triumphierte. Wenn ich Gedichte schreibe, dann im Grunde vor allem, um die Betonung auf einen monströsen und globalen Mangel zu legen, den man als Mangel an Affektion, an Sozialem, an Religion oder an Metaphysik definieren kann. Und jeder dieser Ansätze wäre wahr. Ein anderer Grund mag sein, dass die Poesie die einzige Möglichkeit ist, diesen Mangel im Reinzustand, im Geburtszustand auszudrücken. Ich wuchs auf in den letzten Jahren einer Zivilisation, mitten unter Vergnügungsmaschinen, immer ein bisschen am Rande. Wie keiner vor ihm hat Houellebecq der ausweglosen Banalität des modernen Lebens, dem Gefühl einer allgemeinen Nutzlosigkeit, Ausdruck verliehen. Tief depressive, morbide Stimmungen, das Gefühl des Scheiterns, eine Existenz im Leeren. Nach Meinung der Ärzte bin ich der einzige Schuldige. Ich habe Angst vor all diesen vernünftigen, angepassten Leuten, die mir meine Amphetamine wegnehmen wollen. Les matins à Paris, les pics de pollution. Et la guerre en Bosnie, qui risque de reprendre. Mais tu trouves un taxi, c'est une satisfaction. Haben Dichter nicht schon immer gesungen? Sappho, Walter von der Vogelweide, Lou Reed, Bob Dylan? Ja, ja, vielleicht. Aber groß war die Überraschung, als der Autor eines so hochintellektuellen Werkes wie die Elementarteilchen plötzlich die Bühne eines Pariser Nachtclubs am Pigalle erklomm, umgeben von einer richtig lauten Rockband, die live viel rauer klingt als im Studio. Wenn man Michel Houellebecqs Gedichte gesungen hört, zweifelt man nie daran, dass dies die moderne, angemessene Art ist, sie vorzutragen. Als Dichter entdeckt zu werden, ist schwer. Und Michel Houellebecq wäre bis heute nur einer kleinen Gruppe von Spezialisten und Liebhabern bekannt, wäre er nicht zu anderen Formen übergewechselt. Essay, Roman, bissige Artikel, aufsehenerregende Interviews. In dem Essay Die schöpferische Absurdität, einer Rezension zweier Werke des Theoretikers Jean Coen, führt Houellebecq aus, Gedichte seien schwerer aufzunehmen als Prosa. Das habe mit ihren Abweichungen zu tun, damit, dass ihr Ziel nicht in erster Linie Weitergabe von Informationen sei, sondern lyrische Stimmungen zu übermitteln und mit der Kraft des Absurden zu spielen. Supermarkt, November. Als erstes bin ich in eine Tiefkühltruhe gestolpert. Ich fing an zu weinen und hatte etwas Angst. Irgendwer maulte, ich würde die Stimmung vermiesen. Um normal zu wirken, ging ich lieber weiter. Herausgeputzte Vorstädter mit gnadenlosem Blick schlichen beim Mineralwasser umeinander herum. Dumpfe Geräusche wie im Zirkus, wie eine verhaltene Orgie, stiegen von den Regalen auf. Mein Gang war unbeholfen. Ich brach vor der Käsetheke zusammen. Zwei alte Damen standen da, Sardinen in der Hand. Die erste dreht sich um und sagt zu ihrer Nachbarin: Wirklich traurig, ein junger Mann. Und das in seinem Alter. Houellebecq ist ein Multitalent. Als Essayist scharfsinnig, polemisch und niemals langweilig. Als Dichter ein Phänomen. Als Romancier die Nummer 1 in Europa. Und jetzt auch noch Sänger. Dans le train direct pour Dourdan, une jeune fille fait des mots fléchés. Je ne peux pas l'en empêcher. C'est une occupation du temps. Oh, chanteur, non, c'est bon. Ich bin kein Sänger. Ich singe ja nicht. Ich begnüge mich damit, meine Gedichte zu skandieren vor dem Hintergrund von Musik. Ob ich aber ein Interpret bin, das ist schon zweifelhafter. Ich fühle mich nicht so. Ich schreibe Gedichte. Und Gedichte und Chansons sind fast dasselbe. Es gibt kleine Unterschiede, die aber nicht sehr einschneidend sind. Manchmal finde ich es gut, aufzutreten. Manchmal fühle ich mich dabei eher bizarr. Die Idee kam übrigens nicht von mir, sondern von dem Komponisten der meisten Stücke, dem Produzenten der CD. Natürlich haben wir es hier mit dem alten Konzept zu tun, die Barrieren zwischen der steifen Hochkultur und der missachteten Popkultur einzureißen. Wenngleich bei Wellebeck die Sache gar nicht so grundsätzlich angelegt ist. Man kann es auch andersherum sehen. Die meisten Popsongs mögen sich ja gesungen einigermaßen anhören, halten aber als Lyrik nicht stand. So gesehen ist Wellebeck der bessere Frontmann. La platitude de la mer dissipe le désir de vivre. Loin du soleil, loin des mystères, je m'efforcerai de te suivre. Er kann es sich leisten, ein bisschen weniger gut zu singen, weil seine Texte besser sind. Wellebeck ist im Grunde der erste Dichter der Avantgarde, der das effektive Medium, die Musik-CD, adäquat nutzt. Das ist interessant, weil es ein anderes Milieu, das wir nicht kennen. Und es ist auch noch aus einem anderen Grund interessant, als Musiker herumzureisen. Denn ich entdecke auf diese Weise ein Milieu, das ich bis dahin nicht kannte. Am Anfang seiner Karriere macht Wellebeck eine kleine, aber wichtige Entdeckung. In seinen frühen Gedichten klingt sie manchmal schon an, aber in dem Erstlingsroman »Ausweitung der Kampfzone« findet sie ihre volle Ausformung. Absichtlich gewunden nennt er sie das zentrale Theorem meiner Apokritik. Es lautet, die Sexualität ist ein System sozialer Hierarchie. Das hatten wir bisher nicht so gesehen. Wir hatten gedacht, Sex, Liebe seien eine Chance, dem Elend und den Unzulänglichkeiten der Welt zu entgehen, weniger erbarmungslos als der Rest. Das redet uns nebenbei gesagt eine riesenhafte Propagandamaschinerie aus Schlagern, Seifen, Opern, Filmen, Werbung, Popsongs, Illustrierten und Romanen auch ständig ein. Die Menschheit unterliegt der fundamentalen Absurdität einer Fälschung des Realen, schrieb der französische Kritiker Frédéric Badré, der Wellebeck als den Vorreiter einer neuen literarischen Tendenz einstufte. Der Sex, sagte ich mir, stellt in unserer Gesellschaft eindeutig ein zweites Differenzierungssystem dar, das vom Geld völlig unabhängig ist. Und es funktioniert auf mindestens ebenso erbarmungslose Weise. Auch die Wirkungen dieser beiden Systeme sind genau gleichartig. Wie der Wirtschaftsliberalismus und aus analogen Gründen erzeugt der sexuelle Liberalismus Phänomene absoluter Pauperisierung. Manche haben täglich Geschlechtsverkehr, andere 5 oder 6 Mal in ihrem Leben. Manche treiben es mit 100 Frauen, andere mit keiner. Das nennt man Marktgesetz. Raphael Tisserand in Ausweitung der Kampfzone ist der sexuelle Verlierer. Er möchte gern geliebt werden, er möchte gern ein wenig Sex. Aber er hat einen Nachteil, er ist zu hässlich. Er sieht aus wie eine Büffelkröte und damit hat er in der sexuellen Kampfzone keine Chance. Wellebeck führt seine Grundidee überdeutlich aus, indem er ein Mädchen mit dem Namen Brigitte Bardot auftreten lässt. Ich möchte Ihnen nun von einem armen Mädchen namens Brigitte Bardot erzählen. Ja, wirklich. In meine Abschlussklasse ging ein Mädchen, das Bardot hieß, weil auch ihr Vater so hieß. Ich habe Erkundigungen über ihn eingeholt. Er war Alteisenhändler in der Nähe von Triport. Seine Frau arbeitete nicht. Sie führte den Haushalt. Diese Leute gingen fast nie ins Kino. Brigitte Bardot verkörperte das allen zugängliche Liebesversprechen und ewig lockt das Weib. Sie ist der französische Liebesmythos der 60er Jahre par excellence. Wellebeck dreht den Mythos von Schönheit, Jugend, Verführbarkeit und Glück um. Als ich sie in der Blüte ihrer 17 Jahre kennenlernte, war Brigitte Bardot von abstoßender Hässlichkeit. Zunächst einmal war sie dick, pummelig, um nicht zu sagen fett, mit verschiedenen Wülsten an den Scharnieren ihres plumpen Körpers. Aber selbst wenn sie sich mit unerbittlicher Strenge einer 25-jährigen Abmagerungskur unterzogen hätte, ihr Schicksal wäre dadurch nicht wesentlich milder geworden. Denn ihre Haut war gerötet, uneben und picklig. Und ihr Gesicht war breit, platt und rund, mit kleinen, tiefliegenden Augen und dünnem, glanzlosen Haar. Sie hatte keine Freundinnen und natürlich auch keine Freunde. Und damit sind wir mitten im Wellebeck-Land, das, wie wir leider zugeben müssen, und wenn wir einige Übertreibungen abziehen, die ein Schriftsteller natürlich einsetzen muss, um Wirkung zu erzielen, unser Land und unsere Welt ist. Nur hatten wir sie bis zu seinem Auftauchen ganz anders und sozusagen viel rosiger gesehen, dass jeder seine Chance hätte. Auch so eine Idee neueren Ursprungs aus Amerika winkt Wellebeck gelassen ab. Avant que j'apparaisse, l'opposition qui prévalait. Bevor ich auf den Plan trat, galt der kulturell akzeptierte und theoretisch allseits abgesegnete Gegensatz zwischen der Sexualität als frei und glücklich und der repressiven bürgerlichen Moral, die das angeblich unterdrückte. Naja, ich wusste genau, dass das nicht stimmte. Denn immer wenn ich ein Sexding vermasselte, lag es keineswegs an der bürgerlichen Moral, sondern einfach daran, dass ich dem Mädchen nicht gefiel. Allein diese Konstellation zurechtzurücken hat genügt, um aus mir einen nationalen Helden zu machen. Was heißt national? International. Das war nicht schwer zu schaffen, noch zu schreiben. Ausweitung der Kampfzone ist, wie Wellebeck selbst sagt, eine Folge kleiner Geschichten, die im Informatikermilieu spielen. Wellebeck kennt es gut, denn er hat als Informatiker gearbeitet. Entgegen allen Lobeshymnen auf den neuen Markt befand er: Die Informatik finde ich zum Kotzen. Dieser Welt mangelt es an allem, außer an zusätzlicher Information. Un Algérien balaye le plancher du Dallas, ouvre les baies vitrées, son regard est pensif. Sur la plage on retrouve quelques préservatifs. Une nouvelle journée monte sur Palavas. Tout a lieu, tout est là, tout est phénomène. Aucun événement ne semble justifié. Il faudrait parvenir à un cœur clarifié. Unter Berücksichtigung der Charakteristika der modernen Zeiten kann Liebe kaum aufkommen, heißt es unmissverständlich in klinisch nüchternem Stil. Und Wellebeck sagt auch noch dies vom Podium einer Talkrunde. Es gibt eine unbestreitbare Tendenz im Westen, dass die Menschen es nicht mehr hinkriegen, sich zu lieben. Kurz gesagt, ich habe Angst, dass die Bäs in den Liebesbeziehungen nach und nach dazu führt, dass der Sex ausstirbt. Man kann hinzufügen, nicht nur der Sex. Irgendetwas an freundlich offener Menschlichkeit, irgendein Elan vital, ein verfügbarer Überschuss an Lebensfreude scheint verloren gegangen. Bis ins Privateste hinein herrschen mittlerweile die Gesetze des Marktes, sagt Wellebeck. Eine Welt, der es nur noch ums Geschäft, um Vorteil und Eigennutz geht, verliert ihren Sinn, ihre Daseinsberechtigung. Wer unsere heutigen westlichen Großstädte durchstreift, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Diskotheken, bekommt schnell den Wellebeck'schen Blick. Die Sexualität und damit die Wertschätzung des Gegenübers ist ein System sozialer Hierarchie. In Frankreich wollen die Leute, sobald sie es sich leisten können, lieber in Entwicklungsländern leben, weil sie zu Hause nicht glücklich sind. Sie haben keinen Sex. Sie dürfen an immer weniger Plätzen rauchen. Ihr Leben ermüdet und langweilt sie. Ich kenne niemanden, der in der westlichen Welt lebt, ohne dazu gezwungen zu sein. Nous roulons protégés dans l'égale lumière, au milieu de collines, remodelées par l'homme. Et le train vient d'atteindre sa vitesse de croisière. Nous roulons dans le calme. Dans un wagon Alstom. Nach dem kleinen Roman Ausweitung der Kampfzone, der Wellebeck in gewissen Kreisen ein Renommee verschaffte, war ein großes Werk wie die Elementarteilchen nicht unbedingt zu erwarten. Wellebeck hat einen ziemlichen Sprung vollzogen. Was motivierte ihn, eine vergleichsweise gigantische Aufgabe in Angriff zu nehmen? Des petites choses au départ. Par exemple, je trouve que le personnage de Raphaël Tisserand dans les extensions. Anfangs waren es nur kleine Dinge, die mich motiviert haben, weiterzumachen. Zum Beispiel fand ich die Figur des Raphaël Tisserand in Ausweitung der Kampfzone als Verkörperung der puren sexuellen Frustration so interessant, dass es schade gewesen wäre, ihn nicht wieder aufzunehmen, in der Figur des Bruno. Zweitens war es die Lektüre von Auguste Comte, den ich bis dahin nicht kannte und der eine sehr weit gefasste Sicht der menschlichen Geschichte hat, die mich sehr beeindruckte. Und drittens die Erinnerung an mein früheres Interesse für die Quantenmechanik. Ja, ich glaube, das waren meine ersten drei Motivationen. In Essays und Interviews spricht Michel Houellebecq häufig von der Willensschwäche des modernen Menschen, von der haltlosen Zerstreuung seiner Kräfte. Gleichzeitig ist der Umfang der Elementarteilchen beachtlich, die Handlung reich, das theoretische Niveau hoch. Ein solches Buch zu verfassen, verlangt große Willenskraft. Wie hat Michel Houellebecq es geschafft, der Zerstreutheit der modernen Zeit zu entgehen? C'est pas le même vouloir. Disons que... J'ai eu des moments dans ma vie où je ne voulais plus rien, en fait. Es handelt sich nicht um das gleiche Wollen. Sagen wir so, ich habe in meinem Leben Zeiten erlebt, wo ich nichts mehr wollte. Aber mein Wissensdrang blieb erhalten. Im Leben hatte ich keinen Ehrgeiz mehr. Und dennoch interessierte ich mich weiterhin für das Wissen. Die Figur des Michel in den Elementarteilchen ist ein ziemlich extremer Fall. Denn jeder persönliche Wille, jedes Begehren sind in ihm abgestorben. Aber der Wissensdrang bleibt. Ein ziemlich extremer Fall also, aber mit einer allgemeinen menschlichen Tendenz. Am Anfang steht die radikale Verweigerung gegenüber der Welt, in dem Zustand, in dem sie sich befindet. Houellebecq in seinem Essayband Die Welt als Supermarkt. Handelt es sich hier um eine persönliche Verweigerung des Michel Houellebecq, der bei allem individualistischen Auftreten den Individualismus doch ablehnt? Oder steht diese prinzipielle Abkehr, die radikale Abkehr, in einer Tradition? Oui, c'est une tradition, mais qui... assez limité, hein. Enfin, le plus notable, c'est Baudelaire. Ja, ich stehe da in einer Tradition, wenn auch in einer begrenzten. Am meisten zu beachten ist Baudelaire, aber auch Schopenhauer. Baudelaire mit »Sehen Sie sich um in allem, was natürlich ist, und Sie werden nur Abscheuliches finden«. Schopenhauer, für den die simple Tatsache zu existieren schon zu viel ist. Aristoteles auch, lange Zeit vorher. Was für eine erbärmliche Sache, diese Natur, deren Bestandteil wir sind. Die allgemeine Intuition, dass die Welt ihrem Wesen nach schlecht sei, ist nicht sehr verbreitet. Denn wir leben in Ländern mit christlicher Tradition. Wenn Gott die Welt geschaffen hat, so ist sie im Grunde gut. Gute Arbeit eben. Während ich immer das entgegengesetzte Gefühl hatte. Michel Houellebecq zitiert Kant und Novalis mit derselben Geläufigkeit wie Heisenbergs Unschärferelation. Stellte Kritikerpapst Pierre Lepape in seiner Besprechung der Elementarteilchen in der Zeitung Le Monde verwundert fest. Ein junger Schriftsteller, der Ideen und Theorien mag, der die Welt, die ihn umgibt, mit einem gewissen Dégoût betrachtet und der trotzdem lieber versucht, sie zu verstehen, als sich über sein eigenes Spiegelbild zu beugen. Über sein Spiegelbild beugt sich Houellebecq nicht. Er hält es nicht für schön und reizend genug. Er liebt es geradezu, abstoßend und bemitleidenswert zu sein. Sein ganzes Œuvre handelt davon, äußern wohlmeinend boshafte Freunde über ihn. Houellebecq wurde auf La Réunion, dem französischen Überseedepartement im Indischen Ozean, 400 Kilometer östlich von Madagaskar, geboren. Er hat wenig Erinnerungen, ist nie wieder hingefahren. Was seine Mutter, eine Ärztin, dort suchte oder fand, weiß er nicht. Je sais pas très bien, je pense qu'elle avait juste envie d'aller dans un pays tropical. Ich denke, sie hatte eben Lust, in ein tropisches Land zu reisen, mit gutem Wetter, dort ein leichtes Leben zu führen, das Leben einer Kolonistin. Les massadaires soufflaient entre les boscadieuses. Une femme haletait comme en enfantement, et le sable giflait sa peau nue et crayeuse. Ses deux jambes s'ouvraient sur mon destin d'amant. Berühmt und zur öffentlichen Figur wurde Houellebecq mit seinem zweiten Roman »Die Elementarteilchen«. Wenn wir das Urteil eines Literaturwissenschaftlers vorwegnehmen, so handelt es sich dabei um ein Werk, das mit großer Konsequenz versucht, noch einmal den großen Anspruch des Zeitromans einzulösen. In einem Moment, in dem die Literatur ihr Privileg auf Welterklärung längst eingebüßt hat. Lange hat es kein Beispiel mehr gegeben für einen Roman, der noch einmal den Blick aufs Ganze der Gegenwart erzwingt. Der Gesellschaftsroman, Liebesroman, Entwicklungsroman zugleich sein will. Elementarteilchen ist ein Begriff aus der Quantenphysik. Es bezeichnet die kleinsten physikalischen Einheiten. Der Schriftsteller ist auch eine Art Elementarphysiker. Nur gilt sein Studium nicht den physikalischen, sondern den gesellschaftlichen Elementarteilchen, den Figuren, den Protagonisten. Und Houellebecq suggeriert zumindest, wenngleich die wissenschaftlichen Hypothesen auf diesem Terrain unsicher sind, dass die menschlichen Elementarteilchen sich nach den gleichen unerbittlichen Gesetzen bewegen wie die physikalischen. Der Roman hat zwei Hauptpersonen, die Halbbrüder Bruno und Michel. Von ihrer Mutter, einer Ärztin, werden sie bei den Großeltern zur Erziehung abgeliefert, denn sie selbst hat Besseres vor, in die Welt hinauszuziehen, auf dem Weg, den man später Selbstverwirklichung nennen wird. Hier wird die libertäre Ideologie mancher 68er polemisch attackiert. Von der Schädigung durch den Egoismus der Mutter werden sich Bruno und Michel ihr Leben lang nicht erholen. Das frühkindliche Verlassenwerden macht sie bindungsunfähig. Wie schon seine Eltern vor ihm, war er nicht zur Liebe fähig gewesen, heißt es über Bruno. Er taumelt von einer flüchtigen Beziehung zur nächsten, und da er nicht besonders gut aussieht, schließlich ist er die Fortsetzung des hässlichen Tisserand, sammelt er ganz im Sinne von Houellebecqs frühem Programm aus Resté Vivant erst einmal Frustrationen in großer Zahl. Brunos Jugend ist eine einzige Katastrophe. Ihm bleiben nur ruhmlose Abenteuer mit extrem hässlichen Mädchen oder Masturbation unter der Schulmappe im Vorortszug, was Houellebecq allerdings meisterhaft zu schildern versteht. Sein Halbbruder Michel hat die affektive Seite vollkommen von seiner Lebensliste gestrichen. Er lebt mit einem Kanarienvogel zusammen, und als der plötzlich stirbt, ist sein Vorrat an Zuneigung schon fast erschöpft. Zwar erleben beide Brüder einmal auch ernsthafte Liebesbeziehungen, Bruno mit Christiane und Michel mit Annabelle, doch beide Frauen enden früh durch Krankheit und Selbstmord, um ausweglosen körperlichen Leiden vorzubeugen. Das Schicksal Annabels, in ihrer Jugend eine außergewöhnlich schöne Frau, ist besonders typisch für das abscheuliche, erbärmliche Werk der Natur, von dem Baudelaire und Schopenhauer gesprochen haben. Eine extreme Schönheit, die in ungewöhnlichem Maße die übliche, bezaubernde Frische der jungen Mädchen betrifft, ruft eine übernatürliche Wirkung hervor und scheint unweigerlich ein tragisches Schicksal anzukündigen. Ihr Leben kam ihr vor wie ein schlechter Scherz, wie ein unablässiger, schlechter Scherz. Sie hatte im Leben nicht bekommen, was sie verdient hätte. Michel Jasinski ist trotz oder wegen seiner affektiven Störung eine bedeutende wissenschaftliche Persönlichkeit, Anwärter auf den Nobelpreis, Forscher auf dem Gebiet der Biotechnologie. In Houellebecqs Entwicklungsromanen ist Michel sozusagen der positive Held. Er trägt als Wissenschaftler zur Entwicklung der Menschheit bei. Bruno wäre so gesehen der negative Held, der sich in Abgründen suhlt und im Irrenhaus endet. Beide zusammen machen die Persönlichkeit des Michel Houellebecq aus. Oui, je pense qu'on peut le voir comme ça, mais Mais moi j'ai de la sympathie pour mon Bruno obsédé sexuel. Ja, ja, ich denke, dass man es so sehen kann. Aber ich empfinde Sympathie für meinen Bruno, den sexuell Besessenen. Welbeck legt seine Helden ausdrücklich als typisch für allgemeine Tendenzen und als symptomatisch für unsere Zeit an. Bruno verkörpert die Tendenz der westlichen Gesellschaften der 70er und 80er Jahre, in freizügiger Sexualität ihr Glück zu suchen. Er ist die Figur, an der Welbeck seinen Zeit-, Sitten- und Gesellschaftsroman entfaltet. Das Hauptziel seines Lebens war sexuelle Art gewesen. Sich ein anderes Ziel zu setzen, war nicht mehr möglich, das wusste er jetzt. Darin war Bruno charakteristisch für die Epoche. Die Elementarteilchen sind auch ein Zeitraum. Erzählt wird ein Zeitraum von fast 200 Jahren. Zwar nicht immer mit der gleichen Menge an Stoff, aber immerhin. Martin Secaldi, der Vater Janines, die später ihre Kinder im Stich lässt, wird 1882 in einem korsischen Dorf geboren. Welbeck gibt, der Vollständigkeit halber, eine kurze synthetische Beschreibung eines solchen Daseins. Man hat die Natur und die frische Luft. Man bestellt ein paar Äcker, deren Anzahl durch ein strenges Erbfolgesystem genau geregelt ist. Ab und zu schießt man ein Wildschwein. Man vögelt quer durch die Gemeinde und besonders seine Frau, die Kinder zur Welt bringt. Man zieht besagte Kinder auf, damit sie ihren Platz in demselben Ökosystem einnehmen. Man holt sich eine Krankheit und dann ist Sense. Wie alle Autoren mit tragischer Weltsicht huldigt Welbeck einem Determinismus, das heißt einer manifesten Ausweglosigkeit, bedingt von Milieu und Umgebung, Zeit und Mode. Während sich Martin Secaldi durch die Gemeinde vögelt, übt seine Tochter Janine dasselbe, aber im Weltmaßstab. Zur Zeit ihres Medizinstudiums nach dem Krieg an der Sorbonne erlebt sie den Existenzialismus hautnah und hat sogar Gelegenheit mit Jean-Paul Sartre, ein Mensch, missgestaltet bis an den Rand der Körperbehinderung, im Nachtclub Tabu einen Bebop zu tanzen. Ende der 50er tangiert Janine Clément, sie hat inzwischen einen erfolgreichen Schönheitschirurgen und Lebemann geheiratet, die Kreise um Brigitte Bardot und François Sagan in Saint-Tropez. Und in den 60ern beginnt sie sich für psychedelische Drogen und für die sexuelle Befreiung zu interessieren. Sie ist eine Vorläuferin jenes Libidinal-Hedonismus nordamerikanischen Ursprungs, der ab Mitte der 60er Jahre nach Europa kam, erklärt Welbeck. Durch Legalisierung der Empfängnisverhütung, die Pille war in Frankreich rezeptfrei in allen Apotheken erhältlich, die Legalisierung der Abtreibung und das Nachlassen eines harten wirtschaftlichen Überlebenskampfes aufgrund wirtschaftlicher Blüte war dieser Hedonismus breiten Bevölkerungsschichten zugänglich. Manchmal schreibt Welbeck, als verfasse er ein soziologisches Traktat. Die Schlüsse, die er zieht, sind allerdings andere als die gewohnten. Wie Welbeck selbst sind seine beiden Protagonisten von ihren Eltern aus egoistischen Gründen verlassen worden. Und hier beginnt das Melodram. Der Roman braucht das Melodram, um erfolgreich zu sein. Die scharfe Analyse auf der einen Seite und das Melodram auf der anderen. Das wusste auch schon Balzac. Wie Baudelaire, ein Autor aus dem 19. Jahrhundert, auf den Welbeck sich gern beruft. Die Verbindung von Essay und Erzähltem bei Welbeck wirkt innovativ. Er wechselt nach Belieben von einem zum anderen, sieht sich auf diesem Gebiet aber durchaus nicht als Neuerer. Déjà le premier, Balzac, n'hésite jamais à planter là son roman pour exposer une théorie sur le magnétisme. Balzac zögert keinen Moment, in seine Romane Theorien einzufügen, beispielsweise über den Magnetismus oder über die Geschichte der Gesellschaft. Und das geht so weiter. Bei Thomas Mann, den ich sehr liebe, gibt es lange Passagen, intellektuelle Diskussionen. Essay und Erzählung haben sich getrennt, aber es gibt überhaupt keinen Grund dafür. Nehmen wir einen Autor, den ich weniger schätze. Auch Victor Hugo zögert keinen Moment, sich des Rahmens eines Romans zu bedienen, um seine eigenen Ideen zu entwickeln. L'idée que le plus important dans un roman est l'efficacité narrative est une idée appauvrissante, quand même, très appauvrissante. Die Idee, das Wichtigste in einem Roman sei die Wirksamkeit des Erzählerischen, zeugt von Verarmung, sehr großer Verarmung. Auf literarischer Ebene hat Houellebecq trotz eigener Dementis etwas geleistet. Er hat Essay und Erzählung vereint. Das haben viele versucht. Nur ist es Houellebecq tatsächlich gelungen. Wenn er denkt, ist er genauso interessant wie beim Erzählen. Er schafft fast immer die nahtlose Verbindung. Das ist vielleicht das Balzac'sche bei ihm, wie auch seine exzessive Lebensführung, wobei die Zigaretten, Houellebecq ist Kettenraucher, den Balzac'schen Kaffee ersetzen. Seine Reflexionen sind nie langweilig. Sie überschreiten manchmal in den naturwissenschaftlichen Exkursen das Fassungsvermögen nicht naturwissenschaftlich gebildeter Leser. Und Houellebecq erzählt nicht nur eine Geschichte, er liefert die Deutung gleich mit. Und das trifft in unseren sinnverwirrten Zeiten auf Bedarf. Tout a lieu, tout est là, tout est phénomène. Aucun événement ne semble justifié. Il faudrait parvenir à un cœur clarifié. Un rideau blanc retombe et recouvre la scène. Die Elementarteilchen enden im Jahr 2089. Das Buch ist auch ein Stück Zukunftsroman und Science-Fiction. Houellebecq lässt sich dabei ausdrücklich von den Brüdern Aldous und Julian Huxley beflügeln, der eine ein Biologe, der andere mit seinen Büchern über die Pforten der Wahrnehmung und die schöne neue Welt zwar sicher nicht einer der besten, aber einer der einflussreichsten Autoren des 20. Jahrhunderts. Nach Houellebecq gehen die Hippie-Bewegung und das New Age auf Huxley zurück. Und damit auch alles, was an Befreiungsbewegungen in den 70er Jahren durch europäische Geister geströmt ist. Houellebecq lässt seinen Sexromanen Bruno einen Ort der Wandlung besuchen. Eine Mischung aus Ferienclub und alternativem Workshop mit reichem Angebot an Aquarellmalerei, Creative Writing-Kursen, Bongo-Trommeln, afrikanischem Fruchtbarkeitstanz, Sensitivity-Training, Psychodrama, Pantomime. Bis hin zu Selbstfindungsseminaren und Kursen in Persönlichkeitsentwicklung durch positives Denken. Vor allem aber mit guten Chancen zum Vögeln für Bruno. Houellebecq bevölkert die Szenerie mit ergrauten Langhaarigen, denen keltische Ketten am Hals baumeln, und mystischen Schnepfen, die sich mit anderen jüngeren Frauen in einen aussichtslosen Wettbewerb stürzen. Houellebecq betreibt in erster Linie Desillusionierung. Und außerdem, ein Buch, das eine lange Wegstrecke abdeckt, von der Jugend bis zum Tod, ist an sich schon ein Roman verlorener Illusionen. Balzac hat diesen Titel für einen seiner berühmtesten Romane gewählt. Flaubert's Education Sentimentale ist nichts anderes. Die hochfliegenden Träume der Jugend enden in der Mittelmäßigkeit, bestenfalls. Doch Houellebecq belässt es nicht bei diesem deprimierenden Ende. Eine neue, gentechnisch verbesserte Menschheit lebt auf der Erde. Es gibt noch ein paar Exemplare der alten, unfertigen und unglücklichen Rasse, aber die sterben friedlich aus. Diese Science-Fiction hat der Debatte um Houellebecq viel Zündstoff geliefert. Und daneben demontiert Houellebecq den französischen Mythos der Libertinage, der speziell französischen erotischen Freizügigkeit. Die Frage, die sich mir stellt, lautet, warum wurde dieser Skandal bei meinem Buch ausgerechnet durch sexuelle Fragen ausgelöst? Wahrscheinlich zum größten Teil aufgrund der Illusion, die sich Franzosen und Französinnen gerne machen, über ihr gut entwickeltes Sexualleben. Die wollen nicht hören, dass man ihnen sagt, da klafft doch einiges zwischen Wunsch und Wirklichkeit auseinander. Das kommt wohl von dieser mediterranen Vanitas. Un Algérien balaye le plancher du Dallas, ouvre les baies vitrées, son regard est pensif. Sur la plage on retrouve quelques préservatifs. Une nouvelle journée monte sur Palavas. Viel Wirbel hat auch Wellebecks Einstellung zu den neuen Möglichkeiten der Biotechnologie und zum Klonen von Menschen verursacht. Er hält Letzteres schlicht für eine gute Idee. Außerdem werde es sowieso kommen. Ein Widerstand dagegen sei sinnlos und das Ergebnis von Vorurteilen. Die Welt, wenn man sich dran macht, die Natur zu erforschen, ist nicht so angelegt, dass die Wesen in ihr glücklich sein können. Es handelt sich offensichtlich um ein System, in dem die Kräfte nach und nach abnehmen. Und dann stirbt man. Im Allgemeinen unter den entsetzlichsten Qualen. Und hat sehr wenig Zeit zur Verfügung gehabt. Gegen Ende der Elementarteilchen macht Michel Jasinski der Menschheit ein Geschenk. Die Unsterblichkeit. Man kann sich natürlich fragen, ob das wirklich ein Geschenk ist. Aber ja doch. Die Menschen hätten ein wenig Zeit, sich umzuschauen, wenn sie unsterblich wären. Ich denke, das könnte die Ungeduld begrenzen, die die Quelle vieler Übel ist. Richtig. Aber im Leben wird man mit dem Alter und mit der Zeit immer müder, so dass man eines Tages glücklich ist, diese Welt verlassen zu dürfen. Unsterblichkeit wäre eher eine Strafe und eine Tortur. Aber man wird nur müde, weil man altert. Der Körper altert und ermüdet folglich mehr und mehr. Aber Unsterblichkeit macht nur einen Sinn, wenn man nicht mehr altert. Michel Wellebecq hat keine literarische oder wissenschaftliche Ausbildung. Hat ein naturwissenschaftliches Abitur abgelegt, lustlos als Informatiker gearbeitet, schrieb Gedichte und las Philosophen. Wie nicht wenige Franzosen habe ich anfangs ausschließlich Nietzsche gelesen. Nietzsche ist in Frankreich ein Riesenerfolg. Er ist sehr gut, ja brillant. Einer der stärksten Autoren aller Zeiten, ohne jeden Zweifel. Nietzsche, der sehr populär ist, hat mich auf Schopenhauer gebracht, einen weniger bekannten Autor. Für Aufsehen sorgte auch, dass Wellebecq den Religionen positiv gegenübersteht. Religion spielte bei den tonangebenden Intellektuellen Frankreichs seit dem Zweiten Weltkrieg keine Rolle. Allerdings findet sich auch bei anderen atheistischen französischen Autoren, wie zum Beispiel bei Henri Michaux, eine Sehnsucht nach dem Unendlichen, die vielleicht mit der katholischen Tradition zu tun hat. La tradition catholique sans Dieu a un sens. C'est-à-dire que moi, en fait, l'idée de Dieu m'a jamais intéressé. Enfin, l'idée que Dieu pouvait. Die katholische Tradition ohne Gott hat einen Sinn. Die Idee, dass Gott existieren könnte, ist mir nie gekommen. Dagegen mag ich die Messe und die religiösen Zeremonien sehr. Ich interessiere mich für Heilig. Mich interessiert also alles an der Religion außer Gott, der für mich ein falsches, ja ärgerliches Konzept darstellt. Einerseits ist Religion wichtig, um das Verhalten der Menschen zu regeln. Andererseits, damit sie den Eindruck gewinnen, etwas Gemeinsames zu besitzen. Das sind die beiden wichtigsten Aufgaben von Religion. Das Leben sowohl moralisch als auch auf der Ebene der Organisation von Zeit zu ordnen und das Gefühl zu vermitteln, Teil eines gemeinsamen Organismus zu sein. Die Abwesenheit von Religion macht die Leute häufig traurig. Das geht mir ganz genauso. Nur habe ich leider keine Religion anzubieten. Also gibt es da keinen Ausweg. Meine Lieblingssituation ist ein bisschen so wie die von Lanzarote. Alle sind guten Willens und doch läuft alles schief. Auf kurzer Distanz finden sich in Wellebecks neuestem Text Lanzarote all seine Lieblingsthemen. Das Klonen, die körperliche Unsterblichkeit, der Untergang der westlichen Zivilisation, gescheiterte Typen. Insgesamt schien sich Rudis Existenz am Rande der menschlichen Totalkatastrophe zu bewegen. Sexexperimente, Sekten und sogar ein waschechter Prophet. Dieser Azrael, vormalig Philippe Leboeuf, Pferdesportreporter aus Clermont-Ferrand, leitet eine Gruppe bekennender Pädophiler aus Belgien. Tout a lieu, tout est là, tout est phénomène. Aucun événement ne semble justifié. Il faudrait parvenir à un cœur clarifié. Ich gelte in Frankreich als die Inkarnation des politisch Inkorrekten. Anstatt zu lesen, was ich geschrieben habe, werden die Romane in vorher festgelegte Kategorien eingeordnet. Ich sage Dinge, die zu sagen sich nicht schickt. Und auf diese Weise zerstöre ich nach und nach mein Image. Aber gleichzeitig brauche ich das. Wie kam es, dass Michel Houellebecq zum Medienstar aufstieg? Hat es mit den Attacken auf die Nervenzentren unserer Gesellschaft Geld und Sex zu tun? Mit seinen genetischen Ansichten schafft den Menschen ab, die Geschichte beweist, dass er nicht zu brauchen ist? Oder etwa doch mit dem Schlamm, in dem Bruno sich suhlt, den Sexclubs und den Selbstbefriedigungsorgien vor jungen Mädchen unterm Strandhandtuch? Sind Houellebecqs Cassandra-Rufe so betörend, seine Prophezeiungen eines unausweichlichen Untergangs der westlichen Zivilisation, den er rauchend, sanft und freundlich, gern immer wieder vor laufenden Kameras erläutert? Gedankenspiel oder Überzeugung? Non, c'est quand même une conviction. J'ai observé beaucoup d'échecs dans ma vie, quoi. Une quantité exagérée d'échecs, en fait. Nein, das ist schon eine Überzeugung. Ich habe in meinem Leben viel Scheitern erlebt. Tatsächlich eine völlig übertriebene Menge an Scheitern. Ist es die in letzter Zeit verwaiste Position des Moralisten, die Houellebecq mit umso größerer Überzeugungskraft besetzt, als er die ganze Zeit von unmoralischen Dingen wie thailändischen Bordells oder Genlabors auf den Bahamas redet, wo Menschen geklont werden? Seine Attacken auf Egoismus, Seelenlosigkeit und Leere? Oder ist es doch seine Schreibweise, die ihn berühmt gemacht hat? Sein illusionsloser Blick? Attacken auf sakrosankte Institutionen wie den Dichter Jacques Prévert, Drehbuchautor des berühmten Films Die Kinder des Olymp, den Houellebecq schlicht ein Arschloch nannte? Sind es die Angriffe auf die neoempfindsame formalistische Literatur, wie sie in Frankreich bei Minuit und hierzulande bei Suhrkamp verlegt wird? Für Houellebecq, ihres dürftigen Inhalts halber, reines Gewäsch? Zusammengenommen eine Menge Konfliktpotenzial auf verschiedenen Ebenen, auch auf der politischen. Zum Beispiel, wenn Houellebecq sagt, der Liberalismus sei die Inkarnation des Bösen. Niemand zweifelt daran, dass Michel Houellebecq von einer Realität spricht, die uns alle angeht. Literarisch ungewöhnlich ist bei ihm auch die Rolle, die er den Wissenschaften, der Physik, der Biotechnologie zuschreibt. Der Mensch glaubt sich frei, folgt in Wirklichkeit aber nur den Gesetzmäßigkeiten von Umständen und Natur. Wegen seines kruden Realismus rückte man Houellebecq zuweilen in die Nähe Sartres. Allerdings sind Houellebecqs Figuren nicht zur Freiheit verurteilt, sondern zum tragischen Determinismus der beschränkten menschlichen Natur. Wenn man den Paradigmenwechsel bei Houellebecq sehen will, so ist das Heil bei ihm weder in der Freiheit zu suchen, noch links oder rechts. Auch nicht in der alten Moral, die er zuweilen gern zitiert. Nein, vorbei ist vorbei. Houellebecq ist eher ein Desillusionierter mit einem Fünkchen Hoffnung. Das menschliche Verhalten, das in seinem Prinzip und fast allen seinen Handlungen determiniert ist, lässt nur wenige Gabelungen zu. Und diese Gabelungen selbst werden kaum genutzt. Letzte Station vor der Wüste, titelte Pierre Le Pape seine Lobrede auf Houellebecq in Le Monde. Das literarische Paris hatte seine neue Ikone gefunden. Wie reagiert Houellebecq seinerseits? Wirkt das Pariser literarische Umfeld anregend, stimulierend? Oh, c'est un milieu sympathique. Das ist ein sympathisches Milieu, aber stimulierend, nein. Ein sympathisches Milieu, das mir aber nicht symptomatisch genug erscheint. Das literarische Milieu von Paris ist zwar sympathisch, ich halte mich gern darin auf, finde dort aber weder Themen noch Inspiration. denn es unterscheidet sich vom Rest der Gesellschaft. Und ich interessiere mich mehr für Gesellschaft in ihren banalsten Formen und schreibe mehr über Herrn Jedermann. Les milieux de Monsieur Tout le Monde. Dans le train direct pour Dourdan, une jeune fille fait des mots fléchés. Je ne peux pas l'en empêcher. C'est une occupation du temps. In Deutschland interessierten sich auch die Theatermacher für Wellebeck. Castorf inszenierte die Elementarteilchen an der Volksbühne in Berlin. In Hannover wird ein Stück nach dem Roman Ausweitung der Kampfzone gespielt. Die Dramaturgin Regina Guhl. Das eine ist die ungeheure Mittelmäßigkeit, die Alltäglichkeit im Gegensatz zu dem, was amerikanische Texte machen oder englische Texte, dass sie sozusagen die Ausnahmepersönlichkeiten suchen, die Mörderschlitzer, Psychopathen oder wie sie alle sind, um an ihnen Gesellschaft zu beschreiben, macht Houellebecq ja was anderes. Er nimmt sich den mittelmäßigen, mittelverdienenden, mittelschönen, mittelsexuellen Mitteleuropäer. Das Stück wird nicht auf der Bühne, sondern im Foyer des Theaters gespielt. Wie, um vorab zu zeigen, dass die Figuren es nie schaffen, die Bühne des Lebens zu erreichen, die diesen Namen verdient hätte. Stattdessen irren sie auf den klinisch weiß gestrichenen Treppen und Etagen des Theatervorraums umher, spielen ihre kleinen Geschichten und halten ihre Monologe. Die Schwierigkeit ist, dass es nicht genügt, wenn sie genau den Regeln entsprechend leben. Es gelingt ihnen ja, wenn auch oft nur ganz knapp, aber alles in allem schaffen sie es doch, den Regeln entsprechend zu leben. Ihre Steuererklärung ist in Ordnung, die Rechnungen werden pünktlich bezahlt, sie gehen nie ohne Personalausweis aus dem Haus. Nicht zu vergessen, das kleine Etui für die Scheckkarte. Trotzdem haben sie keine Freunde. Die Regeln sind komplex und vielfältig. Außerhalb der Arbeitsstunden sind da die Einkäufe, die sie wohl oder übel erledigen müssen, die Bargeldautomaten, von denen sie Geld abheben müssen und vor denen sie auf Schlange stehen. Vor allem sind da die verschiedenen Zahlungen, die sie den Institutionen zukommen lassen müssen, die die verschiedenen Aspekte ihres Lebens verwalten. Zu einem Überfluss können sie auch noch krank werden, was zusätzliche Kosten und Formalitäten mit sich bringt. Dennoch bleibt ein Stück Freizeit übrig. Was tun? Wie sie nützen? Vielleicht sich den Mitmenschen widmen, aber im Grunde interessieren die Mitmenschen sie kaum. Platten hören? Das war einmal eine Lösung, aber im Laufe der Jahre mussten sie einsehen, dass Musik sie von Mal zu Mal weniger berührt. In Wahrheit kann nichts die immer häufigere Wiederkehr jener Augenblicke verhindern, in denen ihre absolute Einsamkeit, das Gefühl einer universellen Leere, und die Ahnung, dass ihre Existenz auf ein schmerzhaftes und endgültiges Desaster zuläuft, sie in einem Zustand echten Leidens stürzen. Houellebecqs Personen sind vielleicht wie Herr Jedermann, aber doch mit einem kleinen Unterschied. Sie reflektieren gnadenloser und sind besessener. Ja, aber das liegt daran, dass ich ein Besessener bin. Mit seiner langsamen, wohlüberlegt wirkenden, kauzigen Art mischt er sich ständig rauchend überall ein. Houellebecq ist gefragt, ein Star, begehrter Interviewpartner für die ewig hungrigen Medien. Seine politischen Ansichten seien sowieso widersprüchlich und im Übrigen schreibe er nicht, um Wahrheiten zu verkünden, sondern um seine Unsicherheiten zum Ausdruck zu bringen. Im März 1999 wird sogar die New York Times auf Houellebecq aufmerksam. In Frankreich sind 400.000 Exemplare der Elementarteilchen verkauft worden. Sein Buch gilt in den USA als reaktionär, misogyn, nihilistisch und pornografisch. Nichts davon ist richtig, aber als Verkaufslabel für den amerikanischen Markt vielleicht nicht so übel? Houellebecq hat die Amerikaner schon immer außerordentlich geliebt. Er hält sie für eine primitive Rasse und würde es ihnen auch gern selbst vortragen, wenn sie ihn entsprechend dafür bezahlten. Und sie würden ihm seine Ansichten sogar abnehmen, meint er, da er Erfolg habe und gut verdiene, besser jedenfalls als die meisten von ihnen, ihr Wertsystem also voll bediene. und im Übrigen könne er sowieso sagen, was er wolle, denn er sei in Mode. Mrs. Emily Eakin von der New York Times, die ihn und Marie-Pierre, seine Frau, im irischen selbst auferlegten Exil besuchte, gab er hübsch provokative Statements. Ganz so, als wolle er das in den USA gut vermarktbare Image eines Bad Boy beliefern. Die Journalistin aus New York bedankte sich auf ihre Weise. Die Regale in seinem Haus sind billig. Die Tapete fängt an, sich abzuschälen. Am Tage meines Besuches versank Houellebecq während des Abendessens in betrunkener Betäubung. Sein Kopf landete schließlich neben einem Streifen Mayonnaise auf dem Teller. Die Haltung eines Mannes in stummem Protest gegen die Welt. Ich lese diese Artikel selten, weiß aber, dass es sie gibt. Nun, es ist meine eigene Schuld. Ich muss ja nicht mit den Medien reden. Vielleicht höre ich damit auf. Und was hält er davon, selbst auf dem Umschlag seines Buches abgebildet zu sein? Oh non, aucune influence en fait. Ich trouve que leur couverture est bonne. Darauf habe ich keinen Einfluss gehabt. Ich finde den Umschlag gut, unabhängig davon, dass ich darauf abgebildet bin. Houellebecqs Selbstironie, sein manchmal schüchtern verhaltenes Auftreten, bringt ihm Sympathiepunkte beim Publikum. Kurz, das Phänomen Houellebecq hat auch mit seinen öffentlichen Auftritten zu tun. Tatsächlich läuft Michel Houellebecq, nachdem er jetzt zu Ansehen und Vermögen gekommen ist, nicht in Pierre Cardin-Anzügen herum. Ganz im Gegenteil. Er scheint stets die gleiche Kluft zu bevorzugen. Rötliche Jeans, dreiviertellange Straßenjacke mit Gummizug im Rücken, geblümtes Hemd. Von den Tantiemen seines unverhofften Erfolgs hat er sich ein Haus in Irland gekauft, auf einer Insel vor der Westküste. Vielleicht nicht so weit weg von seinen Wurzeln, denn Houellebecq, dieser ungewohnte Name, ist normannischen Ursprungs. Voilà, c'est bien, c'est très beau, très calme. C'est facile de méditer en Irlande. Irland ist gut. Es ist sehr schön, sehr ruhig. Es ist leicht zu meditieren in Irland. La seule chose qu'il faut, c'est que personne ne me parle dans la journée. C'est la seule exigence. Die einzige Voraussetzung, damit ich schreiben kann, ist die, tagsüber mit niemandem zu sprechen. Das ist das Einzige, was ich verlange. Es passiert mir immerhin selten, dass ich denke. Ich muss freie Zeit haben. Das ist ganz einfach. In den sozialen Beziehungen erschöpft sich das Denken. Denn sie müssen nicht nur denken, sondern ihre Gedanken auch demjenigen, mit dem sie sprechen, verständlich machen. Wenn sie schreiben, haben sie dasselbe Problem, nur schriftlich. Und deshalb passen Sprechen und Schreiben sehr schlecht zusammen. J'ai zéro projet certain, deux projets potentiels, quoi. Il faut que je choisisse. Quand on a un projet, c'est bien. Ich habe im Augenblick kein sicheres Projekt, zwei potenzielle Projekte. Ich muss mich entscheiden. Wenn man ein Projekt hat, so ist das gut. Succès public, non, mais... Oui, je voulais faire le meilleur roman de la fin du XXe siècle français. Ouais. Auf kommerziellen Erfolg war ich mit den Elementarteilchen nicht aus. Ich wollte nur den besten französischen Roman des ausklingenden 20. Jahrhunderts schreiben. Dies sagt er in aller Bescheidenheit. Wie hieß es in der frühen Aufsatzsammlung Rester vivant, am Leben bleiben? Ein toter Dichter schreibt nicht mehr. Daher die Wichtigkeit, am Leben zu bleiben. Radio 3 von NDR und ORB, Kulturforum. Sie hörten Nachrichten aus der sexuellen Kampfzone. Ein Porträt des französischen Schriftstellers Michel Houellebecq von Daniel Dubbe. Es sprachen Maria Hartmann, Ingeborg Kallweit, Volker Harnisch, Thomas Holländer und Hans Kemner. Technik Maren Elste, Regie Anna Hartwig, Redaktion Hanjo Kesting.